was auch mein Geschick, deine Liebe sehne, will ich segnen. Blieb ich ewig auch vertrieben, meinem reinsten Glück fern. Deine Seele ist mein Stern.